Wollte man die heutige Verfassung unserer Künste als einen Maßstab für den Geistes- und Kulturstand unseres Volkes ausgeben, so müsste man aus ihnen den völligen Bankrott, die entsetzlichste Dekadenz herauslesen. Eine Ausnahme macht nur die Baukunst, die sich in zunehmendem Maße zu schlichten, zweckmäßigen und doch anmutigen und kraftvollen Formen durchringt und so den Glauben aufrechterhält, dass noch starke, gesunde Kräfte in unserem Volke wirken und die Entartung in Malerei und Bildhauerei vielleicht nur eine Modekrankheit darstellt. Wir wollen uns gern als Barbaren verschreien lassen und beherzt die neuesten Errungenschaften des Futurismus, Kubismus, Orphismus und andere Ausgeburten des Wahnsinns dorthin verweisen, wo sie hingehören, ins Irrenhaus. Ein bedenkliches Zeichen an den neueren Künsten ist es, dass sie mit Vorliebe das Krankhafte und Entartete darstellen, in manchen Fällen vielleicht aus Mangel an gesunden Modellen, in anderen scheinbar aus Vorliebe für das Pathologische, gilt vor allem auch von der modernen Dramatik. Nimmermehr wäre dem greisen, naturentfremdeten, anschauungslosen Judentum ein erfolgreicher Wettkampf in den bildenden Künsten gelungen, weil sie ein unbefangenes, frommes Versenken in den Geist der Natur verlangen. So setzte es anstelle der Kunst die Fratze. Sie findet die lobpreisenden Federn aller artikelschreibenden jüdischen Zeitgenossen, die ehrliche deutsche Kunst wird totgeschwiegen, verhöhnt, bleibt unverkäuflich, verschwindet. Behalten die zersetzenden Mächte der Gegenwart die Oberhand, so wird einst die jüdische Fratzerei als deutsche Kunst des 20. Jahrhunderts gelten. Die Hauptsache ist das Geschäft. Unter jüdischen Fingern verwandelt sich alles in Gold, auch die Malerei. Sie ist ein großes, freches Geschäft geworden. Die Firma Paul Kassierer und Max Liebermann beherrscht fast monopolartig den deutschen Kunstmarkt. Kunst und Geschäft reimen sich für uns Deutsche nicht zusammen. Dem Juden gibt ihre innige Verbindung einen metallenen Wohlklang. Sie sind die Führer gegen die deutsche Malerei. Unterstützt werden sie von dem ungarischen Juden Meyer Gräfe. Zusammen wirken sie nach der Losung, dass es keine deutsche Malerei mehr gibt. Von Berlin haben sie ihre kunstverheerenden Ausflüge auf Hamburg, Weimar, Mannheim, München und so weiter ausgedehnt. Noch kurze Zeit so weiter, dann gibt es in der Tat keine deutsche Malerei mehr. Über die Zulassung von Künstlern auf dem Kunstmarkt bestimmen Liebermann, Kassierer, Elias, Osborn, Meyer Gräfe, Rosenhagen, Fritz Stahl, gleich Siegfried Lilienthal, Ude Bernays. Über jüdische Kunstschreiber sagt der Basler Samstag: Auf dem Gebiet der bildenden Künste treibt sich die scheußliche Horde der sogenannten Kunstschriftsteller herum, fast lauter Juden und Judengenossen, welche die Kunst immer mehr zum reinen Markt- und Spekulationsobjekt degradieren, ihr zu diesem Zweck die Seele wegdisputieren und die bloße Fingerfertigkeit, die Technik, die Sensation als das Höchste darstellen. Bronze und Marmor scheinen der jüdischen Bearbeitung am stärksten zu widerstehen. Malen kann man Menschen wie aus Pfefferkuchenteig gerollt. Eine Bronzebüße lässt sich ohne ernstes physiognomisches Eindringen, ohne höchste Feinfühligkeit im Erfassen und Gestalten, endlich ohne gründliches technisches Lernen und Können nicht formen. Stümperei sich nicht in Kunst umloben. Es lässt sich ferner keine Massenware herstellen, Reichtümer sind hier kaum zu erpressen. Art pour l'art. Kunst um der Kunst willen heißt es zwar, gemeint ist, Afterkunst muss Geld bringen, deshalb hat sich das Judentum auf lohnendere Kunstgebiete verlegt, der deutsche Bildhauer mag sein Dasein fristen. Freilich, im neuesten Deutschland wird kaum Nachfrage sein, die Großen wachsen zu schnell, als dass ein Bedürfnis bestände, sie in Marmor und Bronze zu verewigen. Etwa Erzberger, Ebert, Scheidemann, Dernburg in Bronze? Universitäten und Hochschulen. Im Jahre 1911-1912 ergab sich folgende Verteilung der Besucher der preußischen Universitäten und Hochschulen. Männliche Bewohner insgesamt 19.847.725. Davon Studierende insgesamt 24.218. Die Aufteilung nach Konfessionen evangelisch 12.201.289, davon Studierende 16.089, das sind 66,4% beziehungsweise 13 auf 10.000 männliche Bewohner. Katholisch 7.256.106, davon Studierende 6.666, das sind 27,5% beziehungsweise 5 auf 10.000 männliche Bewohner. Jüdisch 204.779, davon Studierende 1.356, das sind 5,6% beziehungsweise 67 auf je 10.000 Bewohner. Sonstige oder Dissidenten 185.551, davon studieren 107, das sind 0,6% beziehungsweise 6 je 10.000 männliche Bewohner. Von der jüdischen Bevölkerung sind also 5,5-mal mehr Studierende auf Universitäten und Hochschulen als vom Durchschnitt der Gesamtbevölkerung, und in der Gesamtzahl aller Studierenden beträgt ihr Anteil 5,6%, während ihr Bevölkerungsanteil nur 1% ausmacht. In den Hochschulen der Großstädte Berlin, Breslau und so weiter sind die jüdischen Besucher mit einer erheblich höheren Zahl beteiligt. In der Wiener Universität waren 1918 nicht weniger als 92% Juden und nur 8% Nichtjuden eingetragen, da die arischen Studenten Heeresdienst taten, die Juden aber meist daheim waren. Die Klagen gegen das Vordrängen der Ausländer richten sich in erster Linie gegen die jüdischen Ausländer des Ostens, die durch Frechheit und unsauberes Wesen sich überall verhasst machten. Ganz erheblich waren die Juden bisher bei den Doktorpromotionen beteiligt, besonders bevorzugt wurden dabei die Ausländer, denen zum Beispiel in Berlin ohne das Staatsexamen und ohne das praktische Jahr in Berlin der medizinische Doktor verliehen wird. Folgende Zahlen aus dem Sommer 1907 beleuchten dies. Es waren zu Doktoren der Medizin seitens der Berliner Fakultät promoviert 39 Mediziner, hiervon Inländer 18, Ausländer 21. Es entfielen mithin 55% aller Doktortitel auf Ausländer. Von diesen stammen allein 15 aus Russland. Unter den letzteren finden sich wiederum auffällig viele Medizinerinnen, zum Beispiel Sarah Kascher, Charlotte Mitschke-Eprosi, Esfira Bachenlewitsch, Sarah Rebinowitsch, Henrika Rosenblatt und andere. Unter den männlichen Vertretern imponieren die Namen der Herren Chaim Janke Ginsburg, Herschbeer Kuttner, Nikolai Bilmi und andere. Jüdische Geheimgesellschaften. Alliance Israélite Universelle. Sie wurde im Jahre 1860 durch den Pariser Advokaten Crémieux begründet und erstreckt sich über alle Länder. Die reichen und gesellschaftlich hervorragenden Juden sind meist Mitglieder derselben. Angeblich ist die Alliance nur ein Wohltätigkeitsverein zur Pflege jüdischer Schulen und zur Unterstützung bedrückter Stammesgenossen in jenen Ländern, wo sie noch nicht volle Gleichberechtigung genießen. In Wahrheit ist sie eine Zentralstelle für die Geltendmachung aller jüdischen Sonderinteressen, um jederzeit an jeder Stelle die Macht des Gesamtjudentums einzusetzen. Die Erregung der ganzen Welt anlässlich der Prozesse gegen Dreyfus und den jüdischen Anarchisten Ferrer in Barcelona liefern Proben aus der neueren Zeit. Durch ihre selbst eingestandenen Beziehungen zu den Regierungen beeinflusst sie geräuschlos und ohne die Öffentlichkeit damit zu befassen, die Politik der Staaten im jüdischen Sinne. Als die Allianz einige Jahre später bereits einen mächtigen Aufschwung genommen hatte, schrieb Crémieux in seinen Berichten unter anderem: »Wenn der Jude sich erhebt, so erhebt er sich tüchtig. Wir machen Riesenschritte. Ein neues messianisches Reich, ein neues Jerusalem muss erstehen an der Stelle der Kaiser und Päpste.« Von der Allianz sagt er, sie ist eine blühende Vereinigung, die den Zugang zu den mächtigsten Thronen findet und ist stets bereit, die Wahrung unserer Rechte zu fordern und jene zu bekämpfen, die die Feinde unserer Rasse sind. Die offizielle Arbeit der Allianz erstreckt sich hauptsächlich auf Russland, Rumänien, Marokko, Persien und die Länder des Balkans, der europäischen, asiatischen und afrikanischen Türkei, wo angeblich die Schutzbefohlenen in ihrer Eigenschaft als Juden leiden. Der jüdische Schriftsteller Teilhaber wies nach, wie die Allianz im politischen Diensten Frankreichs steht und ihre Spitze besonders gegen die deutschen Interessen sich wendet, ja geradezu deutschfeindlich wirkt. In der jüdischen Welt am Montag sagt er unter anderem, überall tritt uns der künstlich gezüchtete französische Chauvinismus der Allianz-Schulen entgegen. Ja, man geniert sich nicht, diese Agitation ganz offen zu betreiben. Ein anderer Jude, Davis Tritsch, schrieb in der Zeitung des Vereins für das Deutschtum im Auslande, Heft 6, 1910, in Kleinasien und Nordafrika sei der Einfluss der Allianz Israel Universelle wesentlich zugunsten der französischen Sprache wirksam gewesen. Am deutlichsten und für das Deutschtum am fühlbarsten sei dies in Marokko hervorgetreten. Der Misserfolg der deutschen Politik in Marokko sei der Allianz mit zuzuschreiben.